Schober und Schlesinger aber mit einer seltenen Klarheit und Unbeirrbarkeit des Geistes, einer noch selteneren Fähigkeit, im Finanziellen selber zu erfassen, ohne sich mit dem von Zion vorgekauten gutgläubig abspeisen zu lassen, ausgerüstet, zeigten der Abgeordnete in einer Schrift und zahlreichen Reden, Petitionen und Gesuchen, der Ingenieur in nicht weniger als 6 Broschüren, was es mit dem Gelde für eine Bewandtnis habe und dass die Goldwährung das Ende arischen Staatshaushaltes sei, wenngleich sie in den Jahren 1881 bis 1911 es nicht mit diesen Worten ausdrückten, sondern im Banne der neu begründeten christlich-sozialen Partei vom christlichen Staate zu sprechen wussten. War dies doch die Zeit, wo deutsche Gesinnung liberale, das heißt jüdisch orientierte Denkweise bedeutete und ein noch kaum erwachtes Rassenverständnis in den ersten Kinderschuhen steckte. Heute, wo wir im Besitze der jüdischen Geheimprotokolle es leichter haben, Sinn und Zweck der Goldwährung aus dem Munde derjenigen selber, die die Welt mit diesen Gaben beglückten, zu erfahren, kann es nur mit Ehrfurcht und Bewunderung für die unbeugsame, selbstständige, fassende Kraft dieser beiden Männer erfüllen, dass sie schon vor mehr als 30 Jahren alles Kommende voraussahen und dem Geldproblem nahezu vollständig gewachsen waren. So wird es denn Pflicht aller derjenigen sein, die das Erfassen des Geldproblems bald in weiteste Kreise dringen lassen wollen, ausgewählte, wichtige Partien aus diesen Schriften dieser beiden Männer wieder aufleben zu lassen. Sind diese Schriften doch als so gut wie nicht erschienen zu bezeichnen, da die Buchunkundigkeit der wenig literarisch versierten Autoren nicht dafür zu sorgen gewusst hatte, dass diese Schriften in die breite Öffentlichkeit gelangten. Wir führen hier die Titel im Haupttexte an, damit die Wichtigkeit und Bedeutsamkeit derselben auch all jenen einleuchte, die den Namen der Urheber wohl heute zum ersten Mal vernehmen. Aber dass Gegner Zions und seiner geheimsten Pläne nicht früher in die Öffentlichkeit dringen konnten, es ist das eherne Gesetz dieses bis heute so furchtbar ungleichen Kampfes. Schlesinger, Gefahr im Verzug, jährlicher Gewinn 100 Millionen Kronen in Gold auf Kosten des Volkes. Wien, 1894, Selbstverlag. Schober, Die Not und ihre Ursachen. Wien, 1881-82, 3 Hefte, Erstverlag Oskar Frank, dann Selbstverlag. Ferner Die Bankfrage vom Standpunkt der Valutafrage und der sozialen Frage, 1894, Verlag Franz Doll, Austria. Ferner Die Ursache des wirtschaftlichen Niedergangs und des unvermeidlichen wirtschaftlichen Verderbens in Österreich-Ungarn, 1911, bei Ernst Vergani. Und endlich Die neue wahre Wissenschaft der Volkswirtschaftslehre, 1911, bei Ernst Vergani. In diesen 6 Broschüren findet der Leser die Grundgedanken über das falsche und wahre Wesen des Geldes so ziemlich beisammen. Schober, ein Idealist mit einem Kinderherzen, geht in seinen überschwänglichen Bedürfnisse der Welt zu helfen zwar so weit, auch über Nichtwirtschaftliches zu reden, was einerseits lauter heute Verjährtes, andererseits aber auch viel kindlich-Utopisches zutage fördert, warum es nicht offen sagen, wo die Erkenntnis im Wirtschaftlichen von so überragender Bedeutung sind, so zwar, dass all dies bei einer Neuausgabe wegfallen und aus den 5 Broschüren am besten eine gemacht würde, die alles Wesentliche, heute noch Gültige und geradezu Schöpferische enthalten könnte. Das Übrigbleibende ist von so hoher und geradezu ewiger Bedeutung für unser Gesamtproblem, dass das deutsche Volk und mit ihm und durch es alle arischen Völker der Erde mit diesem Gedankenkomplexe so ziemlich alles besitzt, dessen es zur Reform bedarf. Was Schober als das Wesen des arisch gehandhabten Geldes erkennt, ist immer das Richtige, wenngleich die Wege zur Verwirklichung gemeiniglicher an seiner mangelnden Psychologie und Überschätzung des menschlichen Ethos zu schanden werden. So zeigt er aufs Trefflichste, dass das Wesen des Geldes nur die Vermittlung von Ware zu Ware, der Tausch, sein könne, womit der Sparer, der in seinem Kasten Geld ungenutzt aufstapelt, geradezu als wirtschaftlicher Verbrecher erscheint, eine unzweideutige Wahrheit, wenngleich dem abzuhelfen nicht ganz so einfach sein dürfte, wie der wackere Mann vermeint. Ebenso erkennt er vollkommen richtig, dass Papier als Geld in einem wohlgeordneten Staatshaushalt vollständig genügt, wenngleich es ihm nirgends gelingt, die billigen Hinweise der Metallisten auf die ruchlose Assignantenwirtschaft in Frankreich oder gar auf unsere bewusst jüdische Untergangswirtschaft der toll gewordenen Notenpresse zu entkräften. Aber was er erkannte, auszubauen und zu festigen, das ist unser heutige, die wir zu den Lehren des Untergangs noch die unschätzbaren Fingerzeige der Urheber des ganzen heutigen Elends, die Protokolle der Weisen von Zion, besitzen, eine weit leichtere Sache und nimmt nichts weg von der Verehrung und Anerkennung, die wir diesem mit seiner Weisheit so ohne Gefolgschaft bis heute verbliebenen Manne zollen müssen und wollen. Die Tragikomödie der Beziehung des Menschen zum Gelde ist die Wiederkunft geistiger Phänomene, die so uralt sind wie die Menschheit selbst. Denn immer wieder erschuf sich der Mensch Verdenklichungen, die ihm eines Tages gleichsam entwischten, selbstständiges Leben bekamen und ihn nun zu Narren und zu Schrecken vermochten. Man denke nur an das Urbeispiel des Wilden, der sich den Fetisch zimmert, vor dem er alsbald als vor seinem Herrn und Gebieter zu zittern und anbetend zu knien vermag. Dass gemeiniglich die Verfertiger und Hüter der Götzen andere sind als die, so sie verehren und anbeten, nimmt dem Gesamtphänomen nichts von seiner Bedeutung für die Geschichte menschlicher Narrheit und Verschrobenheit. Ist aber der Mensch, der durch die Allgemeinheit, den Staat, ein Tauschmittel ausgeben lässt, das nunmehr von etlichen wenigen mit besonderem Geschicke zusammengerafft wird, worauf diese selbe Allgemeinheit, der Staat, in Geldverlegenheit das von ihm selber Geschaffene bei jenen Schlauen erbetteln geht und um die härtesten Bedingungen zu erwerben trachtet, im Grunde etwas anderes wie der Fetischschnitzer, der vor dem Gebilde seiner eigenen Hände zagt und zittert? Und so sollte man's für möglich halten, dass es einer Gruppe von Eingeweihten seit jeher gelungen ist, den übrigen Menschen einzureden, sie seien im Besitze des vom Staat Geschaffenen nunmehr berechtigt, es diesem Staate gnädig zu leihen, wenn er es nur mehr wieder benötige. Wahrlich, wenn man bedenkt, dass es das Priestertum war, das mit Fetischen über die übrigen herrschte, dass es wieder ein Priestervolk, das heißt also ein von Haus aus psychagogisch aufgebautes Volk war und ist, welches mit dem Gelde die übrigen Menschen vergewaltigt, dann bekommt der Vergleich erhöhte Bedeutung und eine tiefe Gleichheit des Problempaares scheint sich uns zu erschließen. Ebenso wie aber der Erste, der den Mut hatte, den tönernen Götzen zu zerschmettern, sein Volk von Wahn und sinnlosen Verzagen befreite, ebenso wird derjenige, der des Goldes Irreführung durchschaut und aufdeckt, die Welt von uralter rabbinatischer, also Pfaffenvergewaltigung befreit und erlöst werden.